Tagen sind nach Feier, nach dem anderen sowieso. Sugar, Chris, dich sehr vermisst, dein Bein und dein Gesicht. Du kannst auf Geld verzichten, nur auf Luxus nicht. Trinke ganz inkognito mit unser aller Freund Carlo an der Oper Upside Down. Oder was weiß ich wo. Wien, Wien, du kennst mich ab, kennst mich dann. Du kennst mich mit Wien, Wien, du nur allein. Wohin sind deine Frauen? Heißt Yvonne, ein junger Bogart hängt hier an den Lippen, Kleines und sagt komm. Die Rattenpracht wird abgemacht, die Tänzer sind gestoppt. Es ist 4.45 Uhr, nun wird Position geprobt. Womit spielen kleine Mädchen heute hier und dort und da? Ob in Tucson, Arizona, ab Toronto, Canada. Wien, Wien, du kennst mich, kennst mich, denn du kennst mich, ne Wien.